Tschüss, Marie, auf Wiedersehen. Ich hab mein Bett in der Kneipe stehen. Tschüss, Marie, auf Wiedersehen. Das Leben ist so schön. Am Aschermittwoch komm ich, am Aschermittwoch komm ich, am Aschermittwoch komm ich zurück. Am Aschermittwoch komm ich, am Aschermittwoch komm ich, am Aschermittwoch komm ich zurück. Bin ich ein braver Ehemann und tu alles, was die Mutti will. Ich hole Holz und Kohlen aus dem Keller dann, und wenn die Mutti redet, bin ich still. Doch wenn bei uns der Karneval erwacht, dann nehm ich Stock und Hut und sage meiner Holden gute Nacht und singe wohlgemut. Tschüss, Marie, auf Wiedersehen. Ich hab mein Bett in der Kneipe stehen. Tschüss, Marie, auf Wiedersehen. Das Leben ist so schön. Am Aschermittwoch komm ich, am Aschermittwoch komm ich, am Aschermittwoch komm ich zurück. Am Aschermittwoch komm ich, am Aschermittwoch komm ich, am Aschermittwoch komm ich zurück. Am Aschermittwoch komm ich, am Aschermittwoch.